Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, zu einer neuen Folge des Geogedöns. Wir befinden uns heute in der Folge 22a. Wir haben eine kleine Neuigkeit. Wir sind live und wir sind nicht nur ich, sondern auch Obi-Wan. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Abend. So, Obi, da hast du uns eine Suppe eingebrockt. Ja, gerne. So war das nicht gemeint. Das sollst du ja gerne sagen. Ja, wir sind heute bei der Night of the Pods und sollen uns, unseren kleinen Podcast, was wir so machen, ein bisschen vorstellen. Der Obi hat ein tolles Skript geschrieben, an dem wir uns jetzt langhangeln können. Ja, wir sollen uns nicht vorstellen, Palk, und wir wollen das. Und du fängst am besten mal an. Genau, wir wollen uns vorstellen. Ich bin der Palk. Wer bin ich? Ich bin ein Mann zwischen 30 und 40 und bin seit ein paar Jahren Geocacher, hab das recht exzessiv betrieben, denke ich. Hab dann irgendwann eine Familie gegründet, dann kamen so die Kinder und jetzt ist mal so der Punkt erreicht, wo dann Geocachen so ein bisschen in den Hintergrund tritt, einfach aufgrund der familiären Geschichte. Man ist halt mehr zu Hause rangebunden. Und kann halt nicht mal zu jeder Tages- und Nachtzeit los irgendwelche Dosen suchen. Kam dann so ein bisschen das Bloggen dazu, nachher das Podcast. Podcast hören war schon lange ein Thema, weil ich auch viel automäßig unterwegs bin, beruflich, früher, auch jetzt. Ja, und dann kam irgendwann der Gedanke, man könnte ja mal einen eigenen Podcast aufmachen. Ich habe mir ein paar Themen rausgesucht, habe mich damit beschäftigt, hab die bearbeitet. Das ging los letztes Jahr im Oktober, also bald müsste das einjährige Geburtstag anstehen. Und ja, und eines von diesen Themen war zum Beispiel eine 24-Stunden-Challenge, also so ein 16 Bundesländer in 24 Stunden abcachen Challenge. Da hatte ich interessante Gesprächspartner oder Interviewpartner und einer davon war der Obi. Ja, das hat ihm viel Spaß gemacht. So viel Spaß, dass er nicht mehr davon loskam. Wir hatten, ja, so kann man das sagen. Wir hatten einen schönen Abend. Wir hatten ein Geocache-Event, das haben wir genutzt, um das Ganze aufzunehmen. Und ja, wir haben ein bisschen mit der Technik gespielt. Ein bisschen mal was ausprobiert mit so einem Outdoor-Aufnahmegerät. Und es kam, denke ich, eine ganz interessante Folge zusammen. Ja, Sascha fragt gerade im Chat, ob das war daneben das. Genau das war das, Sascha. Du warst quasi beim Erstehen der Folge Nummer 3 live dabei. Ja. Und dann steht in meinem Skript jetzt die Frage, wann hat sich Obi reingedrängelt? Und das würde ich gar nicht mal so sagen. Er hat sich gar nicht reingedrängelt. Naja, doch. Ich war ja immer nur Gast und dann hat mir das so viel Freude bereitet, dass ich dann irgendwann mal dazukommen wollte. Das hast du gut gemanagt. Ich wollte mir einfach die Spucksparne jedes Mal als Gast anzukündigen. Ich würde Ausrede sagen, aber ja, zu zweit ist es vielleicht schöner, lustiger. Mir macht's Spaß. Nein, genau. Ich habe gemerkt, du hattest viel Spaß daran, du hast viel Interesse. Und da wir sowieso immer mehr zusammen gemacht haben und auch ziemlich eng, auch so eine ähnliche Lebensgeschichte oder so eine ähnliche Vita haben, das passt, denke ich, ganz gut. Ja, wo wir beim Thema sind, wer bin ich? Ja, ich bin der Obi. Ich bin Autoschrauber. Mit Geocachen habe ich dann angefangen 2014. Ja, Hobbys. Ich mache eigentlich viel. Früher habe ich geangelt, das habe ich irgendwann einen Haken gehangen, weil ich halt die Familie zu Hause habe und keine Zeit mehr ist. Und dann kam der Tag, an dem ich Palk kennengelernt habe. Wie habe ich Palk kennengelernt? Palk hat mich angenörgelt. Wer Palk kennt, der versteht mich jetzt gerade. Konstruktiv kritisiert. So sagst du das immer, ich sag dazu angenörgelt, aber das war passend und ja, wir haben das Beste draus gemacht, wir haben mal richtig drüber gequatscht und das war genial, was war ja beim Cachen, ne? Ich habe einen Log gekriegt vom Palk, der hat mir gar nicht gefallen, ich war noch im Anfangsstadium und ja, so kam das, so kenne ich den Palk. Dann hatten wir die Wahl, hauen wir uns aufs Maul oder reden wir miteinander? Wir haben geredet. Und das Beste draus gemacht. Warum will ich mit dem Palk podcasten? Da habe ich eigentlich eine ganz einfache Antwort, weil wir sind eigentlich zwei Gegensätze. Und das passt irgendwie. weil ich habe eine ganz andere Meinung manchmal. Die Schöne oder, und das Biest. Ja, ja, genau. Konstruktive Kritik, sagst du, ich sag Nölen, das passt zusammen, das Podcasten macht Spaß, wir quatschen ein bisschen. Ja, das ist eigentlich jetzt, darum ist jetzt das Gedöns. Palk, was hast du jetzt vor mit mir zusammen? Das ist eine unverfängliche Frage, oder? Ja, nein, gar nicht. Was hast du jetzt vor? Früher hast du ja das Gedöns alleine gemacht, hast schöne Folgen alleine gemacht. Ich habe gerne zugehört. Jetzt sind wir zu zweit. In welche Richtung willst du jetzt gehen? Naja, das Grundkonzept vom Gedöns eigentlich, dass es so richtig kein Grundkonzept gibt. Im Prinzip ist es ein Podcast, der sich pro Folge thematisch immer an irgendwas abarbeitet. Also es gibt im Geocaching-Bereich jede Menge Podcasts, die so diese Tagesnews machen. Und das ist im Prinzip abgedeckt, das Feld. Aber mich haben so interessiert, sich wirklich mal mit einem Thema zu beschäftigen. Und so ging es eigentlich los. Und ich denke auch, dass es so weitergeht. Allerdings ist es halt nicht nur Geocaching-basierend. Es gibt so viele georeferenzierte Spiele, also Outdoor-Aktivitäten oder Outdoor-Spiele, die mit Geokoordinaten zu tun haben, also die irgendwie ein GPS nutzen. Sei es jetzt GPS eben, Galileo, LONAS oder ähnliches. Und das, denen will ich so ein bisschen Gehör verschaffen, die will ich so ein bisschen vorstellen. Da ist viel Neugier dabei, ich will sie selber austesten. Und wir haben ja schon einige Folgen gehabt. Da gab es zum Beispiel Cider haben wir mal vor, habe ich mal vorgestellt. AMP hatten wir letztens, Flextech haben wir vorgestellt. Obi, hilf mir mal, was haben wir noch gehabt? Flextech, AMP, das war jetzt mit mein Part, das andere hast du davor gemacht, aber das ist eigentlich, was mich alles so ein bisschen mit angefixt hat. Cash-Podcast gibt's genug. Brauchen wir nicht auch noch anfangen, und das fand ich richtig gut. Wir machen Spiele, die uns Spaß machen. Der eine spießt den anderen ein bisschen an, wie du das ja machst. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin Sonnabend zu Hause, gehe zum Briefkasten, im Briefkasten drinne, ich schmeiß die bei mir rein, und da hat der Palken wieder eigentlich einen Podcast aufgenommen, mir vorgespielt. Ich soll mir eine App runterladen, habe ich gemacht, und dann so bin ich losgezogen, und so haben wir wieder angefangen, ein neues Spiel zu testen. Das war jetzt, glaube ich, Amp in dem Fall, ne? Und das ist, was mir so richtig Freude bereitet hat, eigentlich so auch dieser Überraschungsmoment. Wir machen das zwar zusammen, jeder für sich, und jeder zieht den anderen mit rein und fixt den dann damit an. Genau, man dümpelt so ein bisschen rum in seiner, sag ich mal, Netzsuppe und stößt ab und zu mal auf interessante Sachen und fixt dann den anderen an. Also mich hat Obi zum Beispiel mit Flextech relativ kalt erwischt, indem ich glaube, ich habe eine E-Mail gekriegt von dir, nicht? Sascha sagt, ja, in der Lausitz werden noch CDs weitergeben. Ja, das wird gemacht. Aber bei Obi war es, glaube ich, eine E-Mail, die ich bekommen habe. Ja, genau, da bin ich, ich habe dieses Flextech drauf gehabt, bin losgezogen mit dem Hund, und da habe ich eigentlich meinen ersten Podcast aufgenommen, so privat für mich, den ich dann dich gesendet habe, und so ist das dann entstanden eigentlich, dass wir die erste Folge zusammen aufgenommen haben. Das Witzige war, das kam, glaube ich, Montag oder Sonntagabend, ich hatte Frühdienst, also musste irgendwie um 3:15 oder um 4 Uhr aufstehen. Hab früh die E-Mail gesehen, hab mir das runtergeladen und bin im Prinzip beim Hören, habe ich mir überlegt, naja, könnt ihr, und bin dann gleich losgezogen, noch im Prinzip auf dem Weg zur Arbeit, und hab die ersten Flaggen eingesammelt. Ja, genau, und da muss ich jetzt gleich mal zurück noch schweifen. Was ich sagen muss zu diesem ganzen Spielezeug, Gerard würde gedöhnt sagen, Wir wollen keine Werbung machen für irgendwelche Spiele. Wir wollen nicht anpreisen. Wir wollen eigentlich nur Spaß haben. Wir wollen das ausprobieren. Wir wollen ein bisschen vermitteln. Und dann soll jeder dasselbe, das Beste für sich draus machen. Weil wir hatten auch, ich glaube, bei Flextech war das, hatten wir auch böse Kommentare drin, wo ich sage, das geht in die Privatsphäre von Flextech rein. Das wollen wir nicht wissen. Das geht uns nichts an. Wir haben für uns einfach nur ein Spiel ausprobiert, haben darüber gesprochen und haben Spaß dabei gehabt und fertig. Und alles andere im Hintergrund, was da läuft, das geht uns gar nicht an, weil es gibt 400.000 Apps auf dem Handy, jeder braucht, wir reden halt drüber, fertig. Aber ich will damit keine Werbung machen und fertig. Ja, und eben wie gesagt, also es gibt halt viele von diesen georeferenzierten Spielen, aber auch sonst sind so Sachen, also wir haben noch so ein bisschen regionalen Kontext. Ursprünglich habe ich angefangen, die Podcasts auf eine Seite zu stellen, eben auf eine Blogseite zu stellen. Hier gab es in der Gegend, hat jemand Geocaching Cottbus damals angefangen als Domain, www.geocaching-cottbus.de. Und da hatte ich die ersten Artikel damals noch, sage ich mal, wirklich von Hand in so einen Artikel reingenommen und habe sie eben, sage ich mal, dem Internet präsentiert. Die Seite ist dann von drei Leuten oder von vier Leuten übernommen worden, wo ich mit dazugehörte. Wir haben dann diesen ganzen Blog ein bisschen neu aufgebaut und mein Anspruch war es halt damals, ich wollte halt diese Podcast-Geschichte ein bisschen vorkehren. Und dann gab es einen extra Bereich im Geo-Gedöns. Das lief soweit ganz gut nebenher, beziehungsweise eben als Teil von diesem Blog. Allerdings sind wir jetzt an die technischen Grenzen gestoßen. Wir hatten so ein bisschen eben so ein WordPress-Team und dann einen Podlove-Publisher, ich glaube Podlove heißt der, dazu. Das hat nicht so richtig hingehauen. Und jetzt sind wir ja ausgelagert oder rausgenommen. Haben uns jetzt so eine eigene Seite zugelegt, dann auch direkt über geogedöns.de erreichbar. Wollen aber trotzdem so diese Regionalbasis nicht verlieren. Also wir bieten auch Podcasts an, die sich so mit Regionalevents beschäftigen, sei es Stammtische oder andere Sachen. Ich habe jetzt auch so, andere nennen es immer so schön liebevoll Laber-Podcasts. Ich habe so zwei oder drei Teile gemacht, wo ich so ein bisschen meine Gedanken wirklich zum Geocachen eben präsentiere. Auf Dauer wird sowas wohl nicht sein. Das war mal eine Erfahrung, aber ich glaube, so hat es nicht so viel Spaß gemacht. Wir werden wirklich so uns weiter an den Themen irgendwie langhangeln. Ja, und ein Event, wenn es ansteht, ne? Das hast du schön gesagt gerade. Fällt mir gerade wieder ein, das letzte Garkosch-Gemühlen-Event, da sind wir beiden Dicken ja losgezogen. Bei Dicken fällt mir wieder ein, kann ich hier ein bisschen Werbung machen? Nein, darfst du nicht. Ich entfette mit dem Redinger und der Leni und dem Girard und dem Bobson Bob und vielen anderen noch in der Gruppe. Da sind wir genau richtig eigentlich beim Thema Werbung. Wir wollen ja keine Werbung machen. Wie stehst denn du zu Werbung? Ja, naja, im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts haben wir uns entschieden, da einen anderen Weg betreffend der Werbung zu gehen. Es gibt ja viele, die verweigern sich, es gibt auch viele, die machen es. Bei vielen verpönt uns macht das nichts, denn wir winken frech von der Weih von der vielen Kohle, die wir damit einnehmen können. Wir haben eine Vielzahl von Sponsoren gewinnen können, denen wir natürlich ein wenig Zeit einräumen, um ihre Produkte zu präsentieren. Und darum kommt jetzt bei uns die Werbung. Guten Tag, wir befinden uns hier heute vor dem Haus der Familie René. Herr René befindet sich gerade auf dem Tausendfüßler-Trail, um seine Statistik ordentlich aufzuhübschen. So treffen wir nun heute hier die Damen des Hauses an. Und das ist gut so, denn wer könnte uns besser von Doppelfrosch berichten als diejenige, die es täglich benutzt? Frau René, als jahrelange Froschhalterin, was ist Ihnen wichtig an einem guten Froschfutter? Guten Tag. Also zuerst mal sollte das Futter natürlich satt machen. Meinem Quappo sollte es an nichts fehlen. Früher, da habe ich mich schon mal im Regal getroffen und kam dann noch mit nach Hause. Und der arme Quappo musste das dann ausbaden und ausfressen. Er war dann schnell schlapp, bewegte sich weniger, seine Augen schauten nicht mehr so klar. Ich sah ihm deutlich an, dass es ihm nicht gut geht. Ich musste teure Nahrungsergänzungsmittel kaufen und zufüttern. In der Apotheke guckte man mich schon skeptisch an, dachte wohl, ich will unsere Kinder zu Olympioniken mästen. Dabei ging es mir doch nur um Quappo. Ihm sollte es gut gehen. Ah, ich verstehe, Frau René. Und dann kam der Tag, an dem Sie Doppelfrosch entdeckt haben? Oh ja, genau. Eigentlich probierte ich sogar schon das Vorgängerprodukt, Anderthalbfrosch. Aber das war nicht ganz so ergiebig, obwohl es ein gutes Sättigungsgefühl bewirkte. Quappo ging es gleich sichtbar besser. Jetzt hätte ich nicht den Schritt zum Nachfolgeprodukt und der Innovation dieses Jahrhunderts gemacht. Doppelfrosch. Sie meinen Doppelfrosch? Denn nur mit Doppelfrosch moppelt der Frosch auch morgen noch so doppelig, wie der Frosch moppeln sollte? Genau dieses Doppelfrosch meine ich. Ein Segen auf dem Gebiet der Tiernahrungspräparate. Ein Kraftfutter mit all dem Gesunden, was uns Mutter Natur zu bieten hat. Ich könnte mir kein Leben mehr ohne Doppelfrosch vorstellen. Seitdem ich es nutze, ist das Fell von Quappo deutlich dichter und kräftiger geworden. Sehen Sie nur den Glanz seiner Zähne, die Schärfe seiner Krallen. Und das alles ohne die Zugabe von chemischen Zusätzen oder gepanschten Pharmazeugnissen. Quappo ist rundum glücklich und zufrieden. Und so bin ich es auch. Ich wünschte mir, es schon viel früher entdeckt zu haben. Damals. Es Kermit. Ja. Es Kermit. Ja, ja, Frau Rani. Frau Rani, vielen Dank für Ihre eindringliche Schilderung. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es eben vernommen. Frau von Welt guckt nicht aufs Geld, wenn's dem Frosch gefällt. Nutzen auch Sie nun unsere unverbindlichen Doppelfrosch-Probierwochen. Kaufen Sie 2 Packungen Doppelfrosch zum Preis von 3. Nur bis zum Monatsende. Seien Sie kein Geizhals. Mit einem unglücklichen Frosch teilen Sie Ihren Reichtum mit uns und ein fröhlicher Frosch wird es Ihnen danken. Ist doch so, Quappo, oder? Au, au, das Vieh hat mich gebissen. Quack, quack. Doppelfrosch. Der mit Doppelfrosch moppelt der Frosch auch morgen noch so doppelig. Wie ein Frosch moppeln sollte. Quack. Na, das ist doch mal was. Unbedingt kaufen. Und wer mehr darüber wissen möchte, guckt einfach mal unter www.geoganda.de nach. Ja, Obi, jetzt haben wir über uns geredet, jetzt haben wir unsere Werbung gebracht, jetzt können wir ein bisschen inhaltlich reden. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu dem Thema zurück, warum es diesen Pott jetzt eigentlich gibt. Wir haben ein Spiel ausprobiert. Ja, und diesmal heißt unser Spiel Action Bound. Ja, und es ist wieder ein Geo-Spiel. Palk, worum geht's? Was muss man machen? Also ganz simpel ausgedrückt, man hat es geschafft, die Wargos auszulagern. Das heißt, ich muss wieder irgendwo hingehen und ein Spiel durchspielen? Genau, du läufst im Prinzip eine vorgegebene Strecke ab. Bei Wargos ist es ja so, dass die Programmierung recht umständlich ist. Also man hat zwar so ein paar Tools, die man da nutzen kann, um das Ganze zu bauen, aber es ist doch recht friemelig und naja, ich sag mal jetzt programmiertechnisch glaube ich nicht, man kann da so mit Baukastensystemen arbeiten, aber es ist doch schon recht komplex, wohingegen Actionbound da so ein bisschen anders aufgesetzt ist. Sie haben 2012 angefangen, das zu entwickeln. Momentan gibt es wohl 4 Entwickler, das muss so aus dem Raum München, also Bayern irgendwo kommen, und die bieten im Prinzip an, dass man sich anmeldet und so private kleine Multicaches legt oder so eine Art Multicache legt, die man dann halt ablaufen kann. Ja, genau. Und was ich richtig cool finde, ich muss mich gar nicht anmelden, wenn ich nicht selber was erstellen will. Ich kann das Spiel einfach spielen. Ich brauche mich nicht registrieren, ich brauche gar nichts machen. Also hier geht's endlich mal nicht um Statistik. Und das ist eigentlich, was mir richtig gut gefällt. Ich war jetzt noch nicht draußen. Ich denke, das machen wir beide zusammen mal. Quatschen dann drüber. Ich habe jetzt bloß die App halt ein bisschen durchgeguckt, habe auch mal geschaut. Es gibt in Cottbus schon mehrere dieser Bounds. Man kann hinlaufen, die besichtigen, dann Station für Station abgehen. Und was ich gut finde, ist, es gibt irgendwie Gruppenbounds. Da kannst du das in der Gruppe machen. Ja, und dann kannst du halt einen Partyabend auch veranstalten, indem du dieses Spiel spielst. Genau, und um mal ein bisschen ins Detail zu gehen, man hat halt, oder sie haben, bieten halt drei Geschäfts- oder ihr Geschäftsmodell basiert auf drei Füßen. Es gibt halt private Bounds, es gibt Bildungsbounds oder geschäftliche Bounds. Die privaten sind umsonst, das kann ich halt so nutzen für Schnitzeljagden, Stadtrallys, Junggesellenabschiede oder Spaziergänge. Es gibt die mit Bildung, also da habe ich zum Beispiel mal gesehen, gab es was da, also da bin ich drauf gestoßen damals, das war ein Zeitungsartikel, das hat man irgendwie in der Schule eingesetzt und hat versucht, arabischsprachige Jugendliche mit den Deutschen zusammenzupacken, indem die einen Bound erstellt haben, war der komplett arabisch, also man hat so eine Art Brücke zwischen den Jugendlichen gebaut. Die mussten das Ding halt basteln, ablaufen und sind damit in Kontakt gekommen und konnten sich da austauschen und haben ihre Heimatstadt auch näher kennengelernt. Also ich glaube, die haben die arabischsprachigen Jugendlichen losgeschickt, die sollten dann über die Stadt so eine Art Stadtrunde zusammenstellen, was sehr, sehr interessant war. Ja, und das dritte Modell gibt es halt das Geschäftliche, und das heißt halt dann, bezahle und dann kriegst du einen schönen Zugang und kannst halt so eine schöne Werberunde oder sowas legen. Wahrscheinlich so als adäquat zu sehen mit den Groundspeak Geo Tours, was da so angeboten wird. Ja, genau, und ich habe es gesehen auch für Kinder. Also du kannst auch einen Kindergeburtstag damit, ich sag mal, versorgen. Ist ein blödes Wort eigentlich, aber Kinder zu beschäftigen heutzutage ist ja eigentlich schwer. Beim Kindergeburtstag, die möchten ja dann nicht alle mit dem Handy oder mit dem Pad irgendwo rumsitzen. Und das ist ja heutzutage so wie wir es kannten. Wir haben blinde Kuh gespielt, wir haben Topfschlagen gespielt. Das ist ja schon alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten aufgrund unserer Digitalisierung. Aber hier haben wir eigentlich finde ich, ein digitales Medium gefunden, wo, der, wo es dem Kind wieder Spaß macht, weil Cachen ist ja auch fürs Kind nicht immer das Richtige, aber das ist wieder eine Sache, da gehen die raus, da machen die mit. Die verpönte App, die will ich jetzt nicht erwähnen, beziehungsweise wir behalten das Pokémon frei, ne? Aber sowas von, jetzt sind wir wieder bei 98,5% Pokémon frei. Ja, genau, die 1,5%, die mussten jetzt sein. Ich hab's auch schon wieder gerade gesagt, also sind wir bei 98. Egal. Ja. Ja. Jeder spielt, was er will. Actionbound probieren wir aus. Ich denke mal, das reicht hier heute gar nicht alles aus, um das hier auseinander zu klamüsern. Pike, wir machen Pott drüber. Machen wir sowieso. Wie gesagt, das ist die 22a jetzt. In der 22b werden wir uns ins Feld begeben, in die Natur und werden quasi eins von diesen Bounds ablaufen. Obis schweigen deutlich mal als stille Zustimmung. Ja, meine Zustimmung hast du ja immer. Ich habe deine immer. Wie bei Night of the Pots, ne? Also kam der Palk hier rein. Ich habe geschrieben, ich will dabei sein. Palk hat geschrieben, er ist nur Beifahrer, ich soll mich kümmern. Ja, heute sind wir da. Ganz vielen Dank, Hatti, Klaus. Geiles Ding, was ihr hier veranstaltet. Macht Spaß. Ich höre auch schon den ganzen Abend zu. Ich finde das echt toll, was ihr hier auf die Beine stellt. Palk, hast du noch Fragen oder hat der Chat noch Fragen oder will noch jemand was wissen? Sind wir schon in der Verabschiedung? Ja, also wenn du nichts mehr hast, du kannst gern noch weiter erzählen. Ich kann gern noch, weil ich hätte gern noch ein bisschen was zu Actionbound erzählt, weil ich das ganz fasziniert finde. Ach so, okay, dann habe ich dich unterbrochen. Aber es ist halt live. Dann mach weiter. Das ist kein Problem. Wir schneiden es nachher aus und hängen es einfach hinten dran. Live kannst du nichts rausschneiden. Mist, blöde Realität. Ja, nochmal Werbung, Action, oder? Nein. Gut. nicht zu viel Werbung, das vertreibt die Kundschaft. Nein, nochmal zu Actionbound. Du hast es ja schon gesagt, dass es halt die Jugendlichen oder die Kinder so schon raustreibt. Das Schöne an Actionbound ist halt, dass es wirklich primär virtuell ist oder digital ist. Man hat also das höchstwahrscheinlich, wenn der Handy-Akku nicht nachlässt oder halt das Handy die Mücke macht, hat man wirklich ein Erfolgserlebnis. Man geht nicht raus, muss irgendwas suchen, ist dann darauf angewiesen, dass was man sucht noch vorhanden ist oder in der Art und Weise vorhanden ist, wie es der Ersteller dieser Bound damals eben kreiert hat. Man läuft halt eine Strecke ab, kommt in eine gewisse Koordinaten rein und kriegt dann halt eine Aufgabe gestellt. Also die haben so ein kleines Erklärvideo auch bei sich auf der Seite verlinkt. Da geht es halt darum, suche irgendwie eine Statue und wenn du die Statue gefunden hast, dann schaltet das Gerät halt um und präsentiert dir die Frage zur Statue. Und dann musst du halt, hast du so ein Fenster, wo du halt eingibst die Antwort und wenn die Antwort stimmt, wirst du halt zu den nächsten, kriegst halt die nächste Aufgabe gestellt, dann eben suche diese Bank oder suche was auch immer und gehst halt dahin, wenn du die falsche Antwort hast, kriegst du halt die Rückmeldung, du, das war nicht richtig, kümmere dich nochmal. Und das ist, glaube ich, gerade schön, wenn man so mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, das ist halt so ein direktes Erfolgserlebnis, man kann wahrscheinlich viele Sachen auch nonverbal machen, also oder nicht schriftlich machen. Also ich kann ja dann auch zum Beispiel was zum Ankreuzen geben oder ich kann sagen, hier, was für ein Bild siehst du an dieser Stelle? Und dementsprechend ist da wirklich ein breites Feld. Wie gesagt, ich bin echt begeistert, dass es halt so untechnisch zu erstellen sind, diese ganzen Dinger. Ja, und es gibt momentan 3 von diesen Teilen in Cottbus. Also eins ist von irgendeiner politischen Organisation was gemacht ist und 2 freie oder 2 von Privatpersonen erstellte. Und wir werden uns eine von diesen Privatpersonen-Dingern vorschnappen oder mal schnappen. Ich habe schon ausgesucht von den beiden. Also ich würde eigentlich gerne, hier heißt eins, der Ton macht die Musik und das finde ich interessant, weil es hier darum geht, einige Orte mit verschiedenster musikalischer Facette in Cottbus zu finden. Und das klingt für mich eigentlich genial, weil ich mag Musik und lass uns mal losziehen. Ja, und ich bin auch gespannt. Das ist, wie gesagt, einfach gehalten. Man geht auf die Seite actionbound.com, kriegt dann eben, die Sprache wird voreingestellt, beziehungsweise kann man es auch einstellen, wenn man halt Deutsch und Englisch haben möchte. Man hat so eine Suchmaske, gibt im Prinzip den Ort, wo man sich befindet, kann das durchsuchen lassen. Es kriegt da angezeigt, was es für Bounds gibt und hat einen QR-Code, beziehungsweise ich lade mir die App aufs Handy, das irgendwie unter Actionbound findet man die. Und aus der Handy-App kann man dann diesen QR-Code einscannen und vollautomatisch wird die Cartridge, also bei WerGo sind es Cartridges, hier ist es dann halt diese Actionbound, wird aufs Handy geladen und man kann sie dann halt starten. Ja, ich bin schon gespannt und heiß drauf, dass wir dann losmachen und darüber berichten. Das musikalische Cottbus unsicher machen. Ja, na klar, gerade weil Staatstheater und alles in Cottbus ist, ich denke mal, das wird nicht ohne sein, wenn da so ein Ding geladen ist. Ja, mal gucken, wir müssen bestimmt mindestens vom Konservatorium bis zum Staatstheater laufen. Ja, solange wir nicht ins Krematorium müssen, ist das okay. Da wird nicht gesungen, da wird gebrannt. Genau. keine CDs, Sascha. So, lieber Hörer, dann würde ich jetzt sagen, jetzt stellen Sie sich bitte vor, was Obi vorhin gesagt hat. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ab in den Chat, ob da irgendwelche Fragen sind. Oh, der Sascha will mitkommen, sehe ich gerade. Bei unserer Action-Bound-Geschichte. Na, aber gern doch. Ja, das richten wir auf jeden Fall ein. Wenn er kann, der ist ja auch ein junger Papa. Ja, das müssen wir alle deichseln. Da sind wir jetzt alle soweit. Und hey, Girard kommt auch mit. Girard, ich denke mal, du wirst den Thermomix mit einpacken. Wir werden vorher essen, danach entfetten und dann loslaufen, oder? Was ist denn Thermomix? So eine Unterwäsche? Das ist so ein Kochgerät. Damit macht der Girard gern Eierlikör. Ich glaube, die Girard-Hörer von Girards Welt, die wissen das schon. Und der soll das war schon wieder Werbung, ne? Und der soll auf der Action-Bound-Tour soll er Eierlikör kochen. Ja, das kann er bei uns zu Hause vorher machen. Mit den grünen Eiern. Ja, genau. Mit den Grünlegereiern. Ja, ich sehe, es hat keiner mehr Fragen, wie es aussieht. Müssen wir jetzt eine Verabschiedung machen? Wir haben noch 10 Sekunden Outro. Warte, der Klaus ist da. Hast du Fragen zu unserem Klaus hat auch immer Gedöns? Ich habe keine Fragen, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich spiele das Outro, dann haben wir nicht überzogen, sondern unterzogen und ab der nächste kommt. Ja, habt ihr eure Homepage erwähnt und alles? Also laut Skript haben wir das alles gemacht. Gut. Oh, ich glaube, jetzt haben wir Klaus auch ein bisschen überfahren, oder? Nö. Sind wir die Ersten heute, die unterziehen? Nö, gibt kein Unterziehen. Ne? Weil dann komme ich und dann reden wir halt noch die eine Minute über irgendwas, bis die Tröte kommt. Nein, die Tröte wollen wir nicht hören. Ah, da ist sie.